بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Übersetzt im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam und auf seine Familie und auf seine Angehörigen und alle, die ihm folgen, allesamt. Und wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte und Diener Allahs ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in seiner Schar versammeln am Tag der Auferstehung, denn die Schar vom Prophet sallallahu alaihi wasallam ist die erste, die das Paradies eintreten wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wir sind die ersten Letzten. Wir sind die ersten Letzten. Oder wir sind die letzten Ersten. Das heißt, die letzten der Völker, die auf dieser Welt gelebt haben, und wir sind die ersten der Völker, die im Paradies, ins Paradies eingehen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch erzählt, dass am Tag der Auferstehung wird er an der Tür des Paradieses klopfen. Und es wird gefragt werden: Wer bist du? Und er wird sagen: Ich bin Muhammad. Und dann sagt er, der Engel, der Wächter des Paradiesgartens: Für dich, es ist mir befohlen worden, für niemanden zu öffnen, außer dir. Und dann öffnet er ihm den Paradies. Das Paradies, und er ist der Erste, der ins Paradies eingehen darf, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben uns hier versammelt, alle mit einer Absicht, um die gewaltige Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns versprochen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, der von Abu Huraira radiallahu anhu ardah überliefert worden ist. Abu Huraira radiallahu anhu ist der edle Gefährte des Propheten der relativ spät erst Muslim geworden ist, und also natürlich auch erst in der medinensischen Zeit, und derjenige, der mit Abstand die meisten Hadith über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Und er sagte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْثٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, und Allahs Buch psalmodiert, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, und es untereinander lehrt und lernt, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ, dann wird auf sie die Ruhe herabgesandt werden, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, und die Engel umgeben sie, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam spricht zweifellos die Wahrheit. Und das ist übrigens, wer an so etwas glaubt, der weiß sicherlich, dass er einen Teil des Glaubens an Al-Ghaib, an das Verborgene, erfüllt hat. Denn es gibt Menschen, jedes Mal, wenn irgendetwas erwähnt wird, was ihre Verstände oder ihr Verstand nicht aufnimmt, dann verwerfen sie es. Und solche Menschen müssen aufpassen, denn es kann sein, dass sie ihren Glauben an das Verborgene verloren haben. Und wir müssen so handeln, dass was auch immer der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitteilt über das Jenseits oder über Allah, über das Paradies, über die Hölle, dass eben am Tag der Auferstehung, wenn die Paradiesbewohner im Paradies drin sind und die Höllenbewohner der Höllenbewohner in der Hölle sind, und dann, das heißt, jeder ist schon dort, wo er wirklich rein muss, dann wird ein Rufer rufen und die Bewohner des Paradieses zu sich rufen, die Bewohner des Paradieses rufen, und sie werden Angst bekommen, dass sie vielleicht aus dieser gewaltigen Wonne, in der sie sich befinden, wieder raus müssen. Und er wird auch die Bewohner der Hölle berufen, und sie werden in sich Hoffnung hegen und hoffen, dass sie aus dieser Qual endlich erlöst werden. Und dann wird der Tod in Form eines Schafes zwischen der Hölle und dem Paradiesgarten gezogen, und wird dort den Leuten wird dann gesagt: O Paradiesbewohner, kennt ihr diesen? Und Höllenbewohner, kennt ihr diesen? Und alle werden ihn wiedererkennen. Es ist der Tod, den jeder von uns kostet oder jeder von uns kosten wird und den Milliarden von Menschen schon gekostet haben. Und er wird vor diesem in dieser riesigen Versammlung von allen Menschen hingerichtet werden und geschlachtet werden. Und dann wird zu den Paradiesbewohnern gesagt werden: O Paradiesbewohner, ihr werdet ewig darin bleiben und ihr werdet niemals sterben, und sie werden sich noch mehr freuen, als sie schon zuvor gefreut haben. Und es wird zu den Höllenbewohnern gesagt werden: O Höllenbewohner, Ewigkeit, und ihr werdet niemals sterben, und sie werden noch mehr Reue empfinden, als sie schon als Reue empfunden haben. Und in diesem Hadith zum Beispiel gibt es viele, viele Dinge, die erwähnt worden sind über das Verborgene. Der Glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala imstande ist, den Tod in Form eines Schafes zu bringen. dass der Tod selbst dann praktisch stirbt, dass die Paradiesbewohner alle gleichzeitig so eine Sache sehen können und die Höllenbewohner auch, und dass die Höllenbewohner, obwohl sie in diesen riesigen Qualen sind, praktisch reden und antworten können, subhanallah, und dass die Paradiesbewohner, nein, Allahu a'lam, es gibt so viele Sachen, die in diesem Hadith erwähnt worden sind, alles, wer so etwas annimmt und kein Problem damit hat, dass es in sein Herzen gelangt, das weist darauf hin, dass er an das Verborgene glaubt, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam es übermittelt hat. Na, ein kleiner Nachtrag von dem Vers 125 hatte ich nur vergessen. Das heißt dort, und gedenkt, als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten und sagten, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Das ist eine, wie gesagt, eine Aussage, eine Pflicht. Normalerweise ist ein Imperativ eine Pflicht, aber in diesem Fall ist es keine Pflicht. Wer zum Beispiel seine Hajj vollzieht, oder besser gesagt seinen Tawaf vollzieht um die Kaaba, so rum, gegen die Uhrzeiger sind, und er macht keine Raka'a, zwei Raka'at hinter dem Maqam, denn sein Hajj ist korrekt und seine Umrah ist korrekt und sein Tawaf ist korrekt. Das ist eine Sunna, aber das weist darauf hin, dass die Sunna einen riesigen Wert spielt in Bezug auf den, was heißt riesigen Wert, es ist mit dem Koran genauso wichtig, die Sunna zu wissen und zu verstehen, damit wir die Regelungen Allahs kennen. Denn normalerweise würde man denken, hier Allah sagt, und nehmt die Städte der Sicherheit, nehmt Ibrahims Standort zur Städte der Sicherheit, Entschuldigung, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz, würde man denken, es ist eine Pflicht, das war Allahs befohlen. Aber, oder genauso, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ, nein, Entschuldigung, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. So würde man auch denken, dass es eindeutig der Fall ist, dass es die Hajj Pflicht ist und die Umrah auch Pflicht ist. Ja? Aber dies ist nicht über Übereinkunft der Ulama. Und dieser Vers wird aber auch wie folgt gelesen, anstatt wattachidu nehmt, sondern auch wattachadu min maqami Ibrahim musalla. Das heißt, nicht nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz, sondern und sie nahmen sich, die Menschen vor uns, sie nahmen sich Ibrahims Standort als Gebetsplatz und wir folgen den Fußstapfen dieser Menschen, die Ibrahim a.s. auch gefolgt sind. Na, und das wäre die Lissat von Nafi und Ibn Amr. Und die heutigen Verse, die wir uns betrachten möchten, sind die Verse 132 bis 134. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an, er und Jakob. O meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt, so sterbt denn nicht außer ihm ergeben. Oder wart ihr etwa Zeugen, als Jakob der Tod nahte? Als er zu seinen Söhnen sagte, wem werdet ihr nach mir dienen? Sie sagten, wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter dienen. Ibrahim, Ismail und Ishaq, als dem einen Gott, und ihm sind wir ergeben. Und ihm sind wir ergeben. Und dann sagt Allah, das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Ihr kommt zu, was ihr verdient habt, und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten. Wir hatten in dem Unterricht vorher geredet über, dass Ibrahim a.s. mit seinem erstgeborenen Sohn Ismail a.s. die Kaaba gebaut hatten, wo Ismail schon Prophet war. Und sie haben, wie es im Vers heißt, die Grundmauern des Hauses errichtet, aber wortwörtlich heißt es, die Grundmauern des Hauses hochgezogen. Was darauf hinweist, was manche Mufassirun eben gesagt haben, dass die Kaaba schon vorher gebaut worden war. Das haben die meisten Mufassirun gesagt. Und zwar von den Engeln. Und zwar vor Adam oder für Adam. Und immer wenn Adam a.s. etwas wollte, hat er an der Tür des Hauses geklopft. Und deswegen sind die Leute von damals bis von der damaligen Zeit, immer wenn sie irgendwas gewollt haben von Allah subhanahu wa ta'ala, sind sie zu seinem Haus gepilgert. Auf Arabisch Yahudjuna. Das ist das Wort Hajj, dass man zu dem Haus pilgert, um Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu bitten. Und in der Zwischenzeit zwischen Adam und Ibrahim a.s. ist dieses Haus dann offensichtlich zerfallen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst ja vielleicht, dass die Qurayshiten dann in der vorislamischen Zeit wollten das Haus ja abreißen und wieder neu aufbauen. Also mit anderen Worten renovieren, aber nicht also, ganz abreißen und dann wieder neu aufbauen. Und sie hatten ja Angst aufgrund der Geschichte, die mit dem Elefanten stattgefunden hat. Und dann haben sie einfach, das war ja noch bevor der Prophet als Prophet berufen worden war, und dann haben sie die Kaaba neu aufgebaut, und wie wir wissen aus der Sira, haben sie dafür nur Geld verwendet, das halal ist. Also sie selbst hatten schon in der vorislamischen Zeit einen Sinn für halal und haram, weil das Abrahamitentum oder die Religion Abrahams, der Islam von Abraham, da noch vorhanden war unter einigen Leuten. Es waren ja nicht alles Polytheisten, es gab ja auch dort eben Abrahamiten, wenn man das so sagen darf. Und sie haben zum Beispiel niemals Geld genommen von Zinsen zum Beispiel, um die Kaaba zu bauen, oder von Hurerei oder so etwas, ja. Und das Geld hatte allerdings nicht ausgereicht, sodass sie die Kaaba kleiner gebaut haben, als es eigentlich ursprünglich von den Engeln gebaut worden war. Das bedeutet kleiner, wir haben heutzutage die Kaaba, jeder von uns kann sich vorstellen, wie sie aussieht, und wenn man sich vor sich jetzt zum Beispiel die Tür vorstellt, die Seite mit der Tür, dann ist dort links in der Ecke der Stein, der schwarze Stein. Und rechts findet man dann auf der anderen Seite rechts findet man dort dann das Gebiet, was man als Hijr Ismail bezeichnet, die Stelle von Ismail oder das Becken von Ismail oder wie auch immer. Was allerdings der Name ist eigentlich erfunden. Ja, es gibt keinen Hadith, der irgendwie erwähnt, dass es so heißt. Ja, es ist ein erfundener Name. Also sagt nicht viel aus. Also was da jetzt, warum es Hijr Ismail genannt worden ist, Allah a'lam warum. Aber es gibt keinen religiösen Beleg dafür, dass das tatsächlich so heißt. Ja. Auf jeden Fall war die Kaaba, so wie sie jetzt ist, allerdings noch in Richtung diesem sogenannten Hijr Ismail, 6 Ellen weiter rein. Also die Kaaba war noch viel länglicher, als sie jetzt ist. Okay? Und das bedeutet natürlich, dass dieses Gebiet die gleiche Regelung bekommt wie die Kaaba selbst. Das heißt, wenn du dich in diesem Hijr Ismail, wie gesagt, etwa 6 Ellen von der jetzigen Grenze aus befindest, dann hast du die gleichen Regeln, dann bist du in der Kaaba drin. Richtig in der Kaaba drin. Und es ist auch theoretisch egal, in welche Richtung man betet, wenn man in der Kaaba drin ist, ist auch innerhalb dieses Bereiches, was man allerdings nicht unbedingt tun sollte, weil viele Leute das nicht wissen. Ja? Und dass man nicht denken, dass man irgendwie in die falsche Richtung betet. Aber weil manche Leute denken, warum dürfen, also ihr wisst ja vielleicht, dass heutzutage, ich glaube, jährlich die Kaaba geöffnet wird für einige Staatsleute oder sogenannte besondere Leute, damit Leute nicht denken, irgendwie, warum dürfen nur die rein, wir dürfen nicht rein. Nein, wenn du in diesem Hijr drin bist, dann bist du auch in der Kaaba drin, und es ist genau die gleiche Regelung. Es ist genau die gleiche Regelung. Und der innen drin ist nicht irgendwie was Besonderes, sondern es ist ein leerer Raum. Na. Hast du es gesehen? Nein. Aber so ist es erzählt. Weil vorher waren ja da die Götzen dran. Und die Götzen wurden aus unserem Propheten auf Sallam zerstört. Ja. Dann wollten die Qurayshiten diese Kaaba aufbauen, wie sie damals vom Propheten Ibrahim a.s. aufgebaut worden war. Und zwar eben größer als sie jetzt ist, wie ich eben gerade lang und deutlich erklärt habe. Allerdings hat ihnen das Geld nicht gereicht, und so haben sie die Kaaba kleiner gebaut. Und zwar so, wie sie heutzutage ist. Und deswegen heißt es auch im berühmten Hadith, dass Aisha radhiallahu anha den Propheten gefragt hat, ob er die Kaaba nicht so bauen möchte wie auf den Grundmauern von Ibrahim. Und dann sagte der Prophet nein, und er begründet es damit, dass ihr Volk, das heißt das Quraysh, noch vor sehr kurzer Zeit ein Volk der Jahiliya war. Und dass es nicht angemessen wäre, so eine Unruhe zu stiften. Sonst werden vielleicht manche abtrünnig, weil sie denken, er versucht irgendwie sogar das Haus Gottes umzubauen. Was sie wussten ja, dass es das Haus Gottes ist. Wie dem auch sei, in der späteren Geschichte, also unser Prophet hat dann dieses Haus so, wie es ist. Und es hatte eigentlich ursprünglich zwei Toren, von der einen Seite sind die Leute rein und von der anderen sind die Leute raus. Und es war auch tief. Erst später wurde es erhöht. Ja, also erst von den Qurayshiten wurde es dann erhöht, dass da nicht jeder rein kann. Und dann ist es zur Zeit von Muawiyah, radiallahu anhu, niedergerissen worden und eben in Richtung dem Hijr um 6 Ellen erweitert geworden. Damit es eben so groß ist, wie es original einmal war. Zur Zeit von Ibrahim, a.s. Danach ist es, also es gab dann ein Tor in Richtung Westen, ein Tor in Richtung Osten, oder eine Tür besser gesagt. Und dann haben das Volk der Umayyun haben es wieder so gemacht, wie zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wieder abgerissen und so gemacht, wie der Prophet das gemacht hatte. Und dann als Harun al-Rashid regierte, fragte er den Imam Malik, dem Imam der berühmten Rechtsschule, den Imam der Al-Madina, seiner Zeit, Harun al-Rashid fragte Imam Malik, ob man es wieder so bauen sollte, wie Muawiyah es gebaut hatte und Ibrahim es gebaut hatte, also wieder ursprünglich ganz original aufgebaut, also wieder verlängern. Und dann sagte Imam Malik zu ihm, nein, lass es, ich habe Angst, dass die Könige damit spielen. Und Alhamdulillah, radiallahu anhu, mit Allah mit ihm zufrieden sein, sieht man die Weisheit hinter solchen Gelehrten. Und es wäre es ein Ab- und Aufreißen, oder Abreißen und Aufbauen mit der Kaaba gewesen. Na, so viel zur Kaaba. Und Allah sagte, und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an. Die Geschichte von Ibrahim ist besonders interessant in Bezug auf das Volk der Schrift, haben wir erwähnt, weil das Volk der Schrift und die Muslime sich einig sind, dass Ibrahim ein rechtschaffender Mensch gewesen ist und ein Prophet und einer von den Nahegestellten Allahs, alayhi salatu wassalam. Und Allah sagte im Koran, وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا, und wir haben ihm seine Belohnung diesseits gegeben, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, und im Jenseits ist er wahrlich einer der Rechtschaffenen. Und wir haben gesagt, dass die Mufassirun gesagt haben, wir haben ihm seine Belohnung diesseits gegeben, das heißt, wir haben, das ist die Belohnung, die er von allen Völkern der Schrift, die Muslime, Juden, Christen, erhalten hat. Und dass jeder mit ihm zufrieden ist und jeder an ihn geglaubt hat. Nicht wie es im Fall von Musa war. Dort haben die viele Juden der damaligen Zeit ihn verspottet und ihn ausgelacht und ihn angelogen oder nicht an ihn geglaubt und ihn geleugnet und ihm ungehorsam gewesen. Und genauso wie Isa a.s. haben die Juden das gleiche mit ihm gemacht. Sie haben ihn gespottet und wollten ihn steinigen und wollten ihn sogar töten. Und bis heute behaupten sie, dass sie den Messias a.s. getötet haben, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala schon seit 1400 Jahren offenbart hat, dass dies eine Lüge ist und dass sie den Messias niemals gekreuzigt und niemals umgebracht haben. Und deswegen ist es interessant, weil Allah subhanahu wa ta'ala erinnert jetzt das Volk der Schrift an Ibrahim a.s. als einen Propheten, an den sie alle glauben. Und zwar war dieser Prophet nämlich weder Jude noch Christ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an. Was befahl er seinen Söhnen an? Den Tawhid, den Islam. Das ist eine Art Vermächtnis, dass er sagte, als sein Tod ihm nahte. Und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an, er und Jakob. Gemeint ist also, Ibrahim befahl es seinen Söhnen an und Jakob befahl es auch seinen Söhnen an. Und wir haben ja gesagt, Ibrahim ist der Vater von Ishaq. Und er ist auch und Ishaq ist der und Ibrahim ist auch der Vater von Ismail und Ishaq ist der Vater von Jakob, okay? Deswegen befahl Ibrahim seinen Sohn an und Jakob ist ja dann sein Enkel. Jakob befahl es seinen Enkel an. Und die sagten beide zu ihren Kindern: O meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt und so sterbt denn nicht außer ihm ergeben. Auf Arabisch: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون, sterbt nicht anders als Muslime. Denn nur wenn man als Muslim stirbt, dann. Nur wenn man als Muslim stirbt, dann wird man auch ins Paradies eingehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt: Niemand wird ins Paradies eingehen, außer einer muslimischen Seele. Und der Hadith ist sahih. Na, und oh meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt, den Islam, so sterbt ihr nicht außer ihm, ergeben zu sein. Subhanallah. Und sowas müssen wir auch tun, wenn wir am Sterben sind, dass wir unseren Angehörigen nahe ans Herz legen, sich von Sünden zu trennen und sich Allah reuevoll zuzuwenden. Denn, liebe Geschwister oder liebe Brüder, derjenige, der im Sterben liegt, der wird am weitesten entfernt davor sein, Riya zu machen, die kleine Form von Schirk, dass er irgendwie möchte, dass die Leute denken, er ist rechtschaffen oder sowas. Und er ist derjenige, der am nächsten daran sein wird, die Wahrheit zu sprechen. Weil es macht für ihn keinen Sinn mehr. Er stirbt bald. Er fühlt, dass der Tod nahe ist. Keiner weiß, wann er genau stirbt. Aber sie fühlen, dass sie sterben werden. Und das heißt, dann ist es unwahrscheinlich, dass er lügen wird. Und deswegen haben manche Fuqaha sogar daraus entnommen, dass wenn jemand irgendwie erschlagen wurde und gerade am Sterben ist und klar ist, dass er sterben wird, zumindest nachher ist klar geworden, dass er gestorben ist, ja, dann ist das Zeugnis, was er ausspricht in diesen Momenten, bei manchen Fuqaha ausreichend, den Mörder zu stellen. Wenn er sagen würde, die Person hat mich ermordet, dann würde bei manchen Fuqaha der Richter nicht lang zögern und würde ihn verurteilen. Weil der im Sterben liegende, der wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr lügen in diesem Moment, weil er nichts mehr davon hat. Ja, weil er merkt, dass er seine Seele gleich seinen Körper verlässt. Na. Die Frage ist eben, Ja'qub a.s., dem sich die Juden besonders sehr nahe zugehörig fühlen, denn Ja'qub ist ja sein Beiname, ist ja Israel, und die Juden sind ja die Kinder Israels ursprünglich. Das heißt nicht, dass alle Juden Kinder Israels sind, aber normalerweise sind die Juden gemeint, die Kinder Israels. Und die Frage ist, kann jemand sich vorstellen, dass Ja'qub oder Ibrahim zu seinen Kindern gesagt hat, betet Jesus an und glaubt an die Dreifaltigkeit? Oder seid Juden? Ja, das kann gar nicht sein, weil das Judentum ist erst später entstanden. Moses a.s. ist erst viel später gelebt. Wie kann es sein, dass Ibrahim und Jakob ihren Kindern das Judentum oder Christentum ans Herz gelegt haben? Niemals, es ist unmöglich. Und das wird auch kein vernünftiger Mensch sagen. Und deswegen ist klar, dass die Religion von Ibrahim und Jakob der Islam war. Und das ist, was die Juden Christen hiermit verstehen sollen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder wart ihr etwa Zeugen, als Jakob der Tod nahte? Als er zu seinen Söhnen sagte, wem werdet ihr nach mir dienen? Sie sagten, wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter dienen. Ibrahim, Ismail und Ishaq. Als dem einen Gott und ihm sind wir ergeben. Der erste Vers, oder wart ihr etwa Zeugen, als Jakob der Tod nahte, kann man auch also verstehen als, ihr wart doch Zeugen, als Jakob der Tod nahte. Und in beiden Fällen, die Frage, oder wart ihr Zeugen, als Jakob der Tod nahte, wenn sie sagen, wir waren keine Zeugen, dann macht es keinen Sinn zu behaupten, dass sie die Juden oder Christen waren. Und wenn sie behaupten, dass sie Zeugen waren, dann wissen sie, dass ihre Religion der Islam war und dass ihr Glaube der Tauhid war. Und in beiden Fällen ist es ein Argument gegen sie. Denn wenn sie nicht wissen, dass sie Christen oder Juden waren, dann können sie es auch nicht behaupten. Und wenn sie wissen, was sie gesagt haben, dann müssen sie die Wahrheit sagen und zugeben, dass Jakob und Ibrahim Muslime waren und genauso ihre Nachkommenschaft oder ihre Kinder, besser gesagt. Na, sie sagten, wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter Ibrahim, Ismail und Ishaq dienen. Und das ist arabischsprachlich natürlich interessant. Und zwar, Ismail wird hier als Vorvater Israels beschrieben. Als Vorvater Ishaqs beschrieben. Ismail wird hier als Vorvater Ishaqs beschrieben. Wird gesagt, Ibrahim hat zwei Söhne. Ishaq und Ismail. Na. Ismail oder Ishaq? Ja, natürlich Ismail. Also bei den Muslimen war es Ismail. Ja. Ismail und wie heißt es? Ishaq. Ishaq, ja. Und Ismail wird in diesem Vers als Vorvater von wem? Von Jakob bezeichnet. Und Jakob ist doch eigentlich nicht der Sohn von Ishaq. Entschuldigung, der Sohn von Ismail, sondern der Sohn von Ishaq. Das heißt, Ismail ist sein Onkel. Sein Am, arabisch, der Onkel väterlicherseits. Und trotzdem wird er als Vorvater bezeichnet. Das heißt, im arabischen Sprachlichen kann man den Begriff Vorväter auch auf die Onkel väterlicherseits beziehen. Das ist eine sprachliche interessante Sache. Und der Vers betont auch, dass die Propheten alle den einen einzigen Gott hatten. Also wir werden deinem Gott dienen und dem Gott deiner Vorväter, Ibrahim, Ismail und Ishaq, dienen als dem einen Gott und ihm sind wir ergeben. Das heißt im Arabischen, nahnu lahu muslimun. Wir sind Muslime ihm gegenüber, wir sind ihm gegenüber ergeben. Na. Und es weist darauf hin, dass die Propheten zwei Sachen miteinander verknüpft haben. Und zwar die Aqida, der Glaube an Allah, und dass sie ihm ergeben sind und ihm dienen, diesen Gott. Und sie haben also eben den Glauben mit der Handlung zusammen verknüpft und verbunden. Und kein Iman ist jemals vollständig, wenn nicht der Glaube im Herzen da ist und auch die Handlung. Und nicht nur die Handlung selbst, sondern auch das Aussprechen, was ja auch eine Art Handlung ist. Die Juden und Christen bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala noch eine weitere Chance. Deswegen, der Koran ist eine Barmherzigkeit. Der Koran ist für die Juden und Christen eine Barmherzigkeit. Er erklärt ihnen die meisten Dinge, erklärt den Kindern Israels die meisten Dinge von dem, worüber sie sich uneinig gewesen sind. Und der Prophet sallam wurde nicht umsonst beschrieben als im Koran, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltbewohner gesandt. Weil er dadurch die Menschen versucht, wieder zum richtigen Weg zu bringen. Und er versucht die Menschen, wer als Muschrik gestorben ist in der Zeit vor dem Prophet sallam, der geht in die Hölle. Ja? Und der ist nicht irgendwie, wie manche Leute denken, dass sie vielleicht von Allah subhanahu wa ta'ala verschont werden, weil kein Prophet zu ihnen gekommen ist. Aber daraufhin weist einiges hin. Und zwar Amr ibn Luhay ist der Erste, der die Götzen gebracht hat in die arabische Halbinsel. Ja? Und der ist trotzdem in der Hölle gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über seinen eigenen Vater, Sahih Muslim, dass er in der Hölle ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinen Herrn um Erlaubnis gebeten, dass er das Grab seiner Mutter besucht. Und das hat er ihm erlaubt. Und er hat um Erlaubnis gebeten, das Grab seiner Mutter, dass er für seine Mutter um Vergebung bittet. Ja? Und das hat er ihm nicht erlaubt. Ja? Und das weist darauf hin, dass sie als Götzendienerin gestorben ist. Und nicht als muslimische Frau gestorben ist. Ja. Die Mutter. Amin. Seine Mutter. Amin. Na. Seine Mutter. Amin. Na. Und deswegen. Wenn ihr in Hölle wohnt und braucht einen Glauben, Hazreti, eine Frau, fertig. Und wir sagen das nicht, um den Status unserem Propheten irgendwie herabzusetzen, nein, gemeint damit ist, dass wir die Wahrheit sagen, wie sie ist, weil der Onkel vom Propheten Abu Talib ist in der Hölle. Durch die Aussage des Propheten ist er in der Hölle, weil er als Muschrik gestorben ist. Und das ist nicht unsere Aussage, das ist die Aussage vom Propheten. Und Abu Lahab ist auch in der Hölle. Durch die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala. Kann man Amina mit dem Abu Lahab vergleichen, weil Abu Lahab hat gelebt in der Zeit, wo Prophet schon Gesandter war, und seine Mutter hat diese Zeit nicht erlebt. Sie ist, ja, aber sie ist gestorben, bevor er Gesandter wurde. Also, wenn du davon redest, dass es unterschiedliche Stufen von Kufr gibt und Unglauben gibt, dann vielleicht gibt es, aber sicherlich gibt es unterschiedliche Stufen von Unglauben. Aber wenn alle in der Hölle landen, dann ist es für uns nicht sehr entscheidend. Und wir überlassen Allah subhanahu wa ta'ala, wie er wen straft. Ja? Na, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dann den Juden und Christen eine neue Möglichkeit und Chance, sich wieder zu besinnen, und sagt zu ihnen, dies ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Das heißt, die Gemeinschaft von Ibrahim und seinen Kindern und Jakob und seinen Kindern. was sie getan haben, ihr kommt zu, was sie verdient hat. Sie waren Muslime, sie sind als rechtschaffene Menschen gestorben und sie werden bei Allah subhanahu wa ta'ala ihren Lohn erhalten. Das heißt, nur weil ihr verwandt mit ihnen seid oder euch ihnen zugehörig fühlt oder weil ihr sie liebt und ihr sie glaubt, heißt es noch lange nicht, dass ihr den Status erlangen werdet, den sie erlangt haben. Und die Verwandtschaft spielt am Tag der Auferstehung keine Rolle. Der Vater wird von seinem Sohn fliehen und der Mann wird von seiner Frau fliehen und man wird von seinen Familienangehörigen fliehen. Und euch kommt zu, was ihr verdient habt. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Und dass der Mensch, er wird nur erhalten das, was er selbst getan hat. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Und das, was er eben getan hat, wird gesehen werden. Oder es wird ihm gezeigt werden, was er getan hat. Der Mensch erhält grundsätzlich nur das, bis auf Ausnahmen abgesehen, erhält der Mensch nur das, was er selbst geleistet hat an Belohnung. Warum sage ich bis auf Ausnahmen? Weil wir wissen, dass man zum Beispiel Hajj machen kann für eine andere Person, wenn sie gestorben ist und kein Hajj machen kann. Oder kann man das machen? Natürlich. Wenn eine Person gestorben ist. Nein, wenn eine Person gestorben ist und Hajj gemacht hat, kein Hajj gemacht hat, dann macht man Hajj für diese Person. Oder wenn eine Person, das ist der Hadith von Shubrumah, und wenn ein, also Shubrumah, also die Erzählung von Shubrumah, wo der Prophet Sallam hat gehört, dass einer sagt, oh Allah, ich mache Hajj für dich für Shubrumah. Du weißt doch, wenn man in den Weihzustand eintreten will, sagt man es ja laut. Und dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zu ihm, wer ist Shubrumah? Und dann sagte er zu ihm, ein Bruder von mir oder ein naher Verwandter von mir. Und dann sagte er, hast du schon Hajj für dich selbst gemacht? Und dann sagte er, nein. Dann sagte er, Hujja an nafsik, thumma Hujja an Shubrumah. Das heißt, mach erstmal Hajj für dich selbst und dann machst du Hajj für Shubrumah. Und das heißt, dass man Hajj machen darf für andere. Und beim Fasten das Gleiche, wenn es Pflichtfasten gibt, was ein naher Verwandter, wie dein Vater oder so, versäumt hat, dann fastest du, das darfst du auch für ihn das nachfasten. Aber darüber reden wir inshallah, wenn wir zu dem, zum Kapitel Hajj kommen. Oder das Gleiche, wenn man wenn man Dua für jemanden macht, ja, dass Allah einem vergibt zum Beispiel, ja, oder einem, dass wir beten für die Toten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Paradies gibt, ja, dann bekommen sie eine Belohnung, für die sie eigentlich selbst direkt nichts getan haben. Ja. Aber gibt es Leute, die gestorben sind und waren nicht verpflichtet, Hajj zu machen? Gibt es, natürlich. Gibt es natürlich. Das macht man, glaube ich, nur für jemanden, der Nia hatte, Hajj zu machen und ist in der Zwischenzeit gestorben. Schau, darüber reden wir. War er so reich genug und so, dass er machen konnte, aber wenn er das nicht machen konnte, dann ist keiner verpflichtet, für ihn Hajj zu machen. Schau, darüber reden wir, wenn wir im Hajj-Kapitel. Und euch kommt zu, was ihr verdient habt, und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten. Und ihr seid nicht dafür verantwortlich, für das, was die anderen gemacht haben. Und deswegen, die Juden brauchen nicht, sich der Religion Jakobs zugehörig zu fühlen, denn Jakob hat seinen Kindern den Islam ans Herz gelegt und nicht das Judentum. Der Koran ist eine der Koran, alhamdulillah, ist das Buch, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, das die Angelegenheiten wieder in die richtige Reihe rückt. Und wir haben ja erwähnt, dass die Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt haben, wer der beauftragte Engel ist, der die Offenbarung herabsendet. Und dann haben sie ja gesagt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geantwortet, es ist Jibril. Und dann sagten sie, dies ist unser Feind von den Engeln. Wenn es jemand anderes gewesen wäre, hätten wir dir geglaubt. Und die offensichtliche Erklärung dieser Verse ist eben, dass sie Jibril a.s. gehasst haben dafür, für das, was er offenbart hat, an Bloßstellungen der Juden gegenüber. Und hier werden sie wieder bloßgestellt. Bloßgestellt, aber gleichzeitig als Ratschlag, dass sie den richtigen Weg finden. Und es wird ihnen gesagt, dass sie sich auf dem falschen Dampfer befinden. Auf dem falschen Weg befinden. und deswegen haben sie ihn gehasst. Und wer so etwas hasst, ist Kafir. Zweifellos, weil er nicht Jibril in Wirklichkeit hasst, den natürlich auch, aber in Wirklichkeit hassen sie die Worte Allahs. Und sie hassen die, das ist das gleiche, wie wenn jemand zum Beispiel sagt, die muslimischen Gelehrten, die behandeln die Frau ungerecht. Oder zum Beispiel, wenn jemand sagt, das Erbrecht im Islam ist ungerecht. Das ist alles Kufr. Oder wenn jemand zum Beispiel sagt, der Islam behandelt die Frau ungerecht oder irgend so etwas. Das ist alles, das nennt man auf Arabisch, wenn sowas sagt, es ist Ridda. Man ist abtrünnig geworden durch diese Aussage und man muss seine Shahada neu sprechen und man macht seinen Russel nochmal neu und dann darf der Islam von neu anfangen, wobei alle guten Taten, die man verrichtet hat, flöten gegangen sind. Das ist, stell dir mal vor, jemand, deswegen, wenn jemand so eine Aussage macht und dann ist alles weg, was er getan hat an guten Taten, 60 Jahre lang oder 50 Jahre lang, das ist eine unglaubliche Sache, die man sich nicht vorstellen kann. Das ist auch noch eine andere Sache. Die lassen wir den über das heißt, die Offenbarung kann man nicht kritisieren. Muss man so annehmen. Darf man überhaupt nicht kritisieren. Amen. Niemand, wer irgendwie das Gesetz Allahs hasst, das ist Kafir. Oder wer denkt, dass das Gesetz Allahs oder wer denkt, dass das Gesetz Allahs nicht für die heutige Zeit gut genug ist. Oder wer denkt, dass das Gesetz Allahs irgendwie angepasst werden muss an die heutige Zeit. Das sind Sachen, die darauf hinweisen, dass dieser Mensch keinen Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala hat. Sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.